اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. Möge Allah Ta'ala uns aufrichtige Absichten geben. Amen. Alhamdulillah, erstmal heiße ich alle Brüder herzlich willkommen. Inshallah, ein gesegneter Anlass, der sich inshallah regelmäßig wiederholen wird. Also einmal im Monat werden wir inshallah so etwas Regelmäßiges durchführen, bei der sehr wichtige und nützliche Informationen inshallah gegeben werden, auf die wir alle angewiesen sind, die uns alle inshallah Nutzen bringen und unseren Glauben stärken werden, so Gott will. Gibt es jemanden, der kein Deutsch versteht? Gar nichts, also Deutsch nicht versteht. Wenn wir Leute haben, also Brüder haben, die kein Deutsch verstehen, inshallah, einer unserer Brüder wird übersetzen, hier vorne gleich. Damit das nicht durcheinander kommt, die Stimmen, wird er das hier vorne, wo der blaue Teppich ist, gleich daneben, neben hinter der Tür, wird er auf Türkisch, inshallah, einiges von dem, was ich auf Deutsch sage, wird er auf Türkisch übersetzen. Ja, inshallah. Es ging heute bei diesem Vortrag, inshallah, über die Propheten. Wir wollen etwas über die Propheten sprechen. Ist klar, dass wir nicht alles sagen können, was darüber zu sagen ist. Das ist klar. Die Zeit reicht einfach dafür nicht aus, die wir eingeplant haben. Aber inshallah, wie gesagt, es ist nicht das erste und letzte Mal, dass wir uns zusammentreffen. Inshallah werden wir im Laufe der Zeit, so Gott will, viele Informationen über dieses Thema vortragen. Warum sandte Allah die Propheten? Warum sandte Allah Propheten, Anbiya? Wenn du mal gefragt werden solltest. Die Antwort ist, Allah sandte die Propheten, um die Menschen zu lehren, was für sie in der Religion und im weltlichen Leben von Nutzen ist. Das war ihre Aufgabe. Und damit sie die Menschen dazu aufrufen, einzig und allein Allah anzubeten und ihm nichts beizugesellen. Das war ihre Aufgabe, die Propheten. Dafür wurden sie gesandt von Allah Ta'ala. So sagt Allah Ta'ala im edlen Koran, in der Surah Al-Baqarah, Ayah 213, فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. Diese Ayah bedeutet, Allah sandte die Propheten als Verkünder froher Botschaft und als Überbringer von Warnungen. Sie hatten die Aufgabe, die Propheten, die frohe Botschaft zu verkünden, denjenigen, die ihnen gefolgt waren, geglaubt haben, dass es für sie die frohe Botschaft gibt, der Eintritt ins Paradies, die Belohnung von Allah. Und sie haben die Warnungen überbracht an diejenigen, die nicht geglaubt haben, die sich weigerten, die sie verleugneten. Sie haben ihnen die Warnung überbracht vor der Bestrafung von Allah, dass Allah die Hölle erschaffen hat und dass im Jenseits sie in die Hölle geführt werden aufgrund dieser Sünden. Es ist Pflicht, dass wir an alle Propheten glauben. Alle. Und der erste Prophet ist Adam. Adam ist der erste Prophet von Allah. Das ist erwiesen. Sowohl im Koran als auch im Hadith. Und Adam ist der erste Mensch. Er ist der Vater der Menschen. Allah hat ihn erschaffen aus Erde. Aus Wasser und Erde. Aus Lehm wurde Adam zum ersten Menschen erschaffen. Und Allah gab ihm auch das Prophetentum, den Propheten Adam. Weil er war es schließlich, der seiner Frau, die ja aus seiner Rippe erschaffen wurde, und dann auch seinen Kindern, die sie gezeugt haben auf der Erde, Adam war es, der ihnen die Gesetzgebung verkündete. Der ihnen, der von Allah Offenbarung erhielt und dann ihnen verkündete, den Menschen, also seiner Frau und seinen Kindern, was für sie erlaubt war und was für sie nicht erlaubt war. Adam hatte die Aufgabe, ihnen zu sagen, was ist Haram, was ist Halal. Und zu Anfang Adam, seine Frau, seine Kinder, sie waren alle gläubig, alle Muslime. Das sind die ersten Menschen gewesen. Eine Gemeinschaft. Alle waren sie gläubig, alle haben sie an Allah geglaubt. Und die Gesetze, die Allah ihm offenbarte, zu den Gesetzen, die Allah ihm offenbarte damals, gehörte es, dass es seinen Kindern erlaubt war, also er durfte seinen Sohn mit seiner Tochter verheiraten, die aber nicht die Zwillingsschwester war. Seine Frau bekam mehrmals Zwillinge, ein Junge und ein Mädchen. Die Frau von Adam. Sie bekam mehrmals, gebar mehrmals Zwillinge. Die Zwillinge durften nicht heiraten. Bruder und Schwester, die Zwillinge waren, durften nicht heiraten. Aber der Bruder durfte die Schwester einer anderen Geburt, der nächsten Geburt, diese Schwester durfte er heiraten. Das hatte einen Grund. Das hatte einen Grund, damit die Menschen sich vermehren. Das waren die ersten Menschen. So haben sich die Menschen vermehrt. Und erst später, nach dem Tod des Propheten Adam, insgesamt lebte er 1000 Jahre. Adam a.s. lebte insgesamt 1000 Jahre lang. 1000 Jahre lang. Erst nach dem Tod von Adam a.s., als dann einer seiner Söhne namens Sheth das Prophetentum erhielt, Sheth ist ein Sohn des Propheten Adam, der alleine geboren wurde. Also ohne Zwillingsschwester. Allein. Er bekam dann nach dem Tod von Adam auch das Prophetentum. Und er bekam ein anderes Gesetz. Dieselbe Religion, der Islam. Aber ein anderes Gesetz. Gesetze wurden verändert. Das Gesetz, was davor noch gültig war, dass Bruder und Schwester heiraten dürfen, das wurde aufgehoben. Das war dann nicht mehr gültig, als Schief gesandt wurde. Es war dann haram, verboten, dass die Geschwister heiraten. Die Gesetze haben sich im Laufe der Zeit verändert, ja. Aber die Religion nicht. Die Religion der Propheten ist die ein und dieselbe. Und der erste Prophet ist Adam a.s. und der letzte Prophet ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Möge Allah ta'ala ihn allen einen höheren Rang geben. Im edlen Koran werden 25 Propheten namentlich erwähnt. 25 Propheten, die im Koran genannt sind. Adam, wie schon erwähnt, ist im Koran erwähnt. Adam, Idris, auch der Prophet Idris, der wird zu Deutsch Henoch genannt. Henoch, so nennen sie ihn. Das heißt, manchmal hat es Nutzen, wenn man auch die Namen kennt, bei denen, unter denen sie bei anderen, in anderen Sprachen bekannt sind. Das ist auch, hat Nutzen, wenn man das weiß. Damit man nicht, wenn man den Namen hört und sie meinen diesen Propheten damit, damit man nicht denkt, das wäre jemand anders und dann ihn beschimpft oder über ihn schlecht spricht. Darf man ja nicht. Über einen Propheten darf man nicht schlecht sprechen. Man darf ihn nicht erniedrigen, man darf ihn nicht beschimpfen. Mit Idris ist gemeint Henoch. Ein Prophet. Nur, der Prophet Nur wird auch im Koran erwähnt. Zu Deutsch Nur. Und der Prophet Hud. Das war ein arabischer Prophet, Hud. Und auch Salih ist im Koran erwähnt, auch ein arabischer Prophet. Ibrahim, zu Deutsch Abraham genannt. Er war kein Araber, er war kein arabischer Prophet. Aha, wie gesagt, Glaubensbrüder sind alle Propheten. Sie sind nicht alle, haben nicht alle die gleiche Herkunft, die Propheten. Also haben nicht alle sind nicht alle Araber gewesen, aber alle Propheten sind Muslime. Und gläubig. Und Ismail war der Sohn von Ibrahim. Auch Ismail bekam das Prophetentum. Auch er ist ein Prophet. Ishaq ist auch im Koran genannt. Man nennt ihn Isaac. Er ist auch der Sohn von dem Propheten Ibrahim gewesen. Auch der Sohn von Ibrahim, auch ein Prophet. Ishaq. Auch im Koran genannt. Jakob, zu Deutsch Jakob genannt. Auch ein Prophet. Im Koran erwähnt. Der Prophet Lot, zu Deutsch Lot. Kein Araber, also nicht Araber, aber ein Prophet von Allah. Ein Prophet von Allah. Der Prophet Lot. Yusuf alayhi salam, auch ein Prophet von Allah, im Koran genannt. Zu Deutsch nennen sie ihn Josef. Ayyub, zu Deutsch Hiob, auch erwähnt im Koran, ein Prophet von Allah. Shu'aib war wieder ein arabischer Prophet. Insgesamt gab es 4 arabische Propheten. Und Shu'aib gehört auch zu ihnen. Musa a.s., auch zu Deutsch Moses genannt, ein Prophet von Allah, ein Gesandter. Harun, zu Deutsch Aaron, sie nennen ihn Aaron, wenn sie über ihn sprechen. Harun, auch er ist im Koran genannt, er war der Bruder von Musa a.s. Es war der Bruder von Musa, von Moses. Ein Prophet, auch Prophet von Allah. Zulkifl. Zulkifl ist auch ein Prophet von Allah. Auch im Koran erwähnt. Und dann Dawud, zu Deutsch David. David ist ein Prophet. Hat den Islam verkündet. Muslim. Mit den anderen Propheten Glaubensbruder. Auch er wird im Koran erwähnt. Suleiman, zu Deutsch Salomon, auch ein Prophet, der auch im Koran erwähnt ist, der Prophet Suleiman. Dann gibt es den Propheten Elias, der im Koran erwähnt ist. Elias, sagen sie über ihn. Dann einen Propheten namens Al-Yasa'. Al-Yasa', auch ein Prophet. Dann Yunus, sie nennen, sagen Jonas über ihn, wenn sie über ihn sprechen, hier in Deutschland jetzt zumindest. Yunus alayhi salam, auch ein Prophet von Allah, der auch im Koran, über den auch gesprochen, der auch im Koran erwähnt ist. Dann gibt es einen Propheten namens Zakaria. Zakaria, er war mit der Tante von Isa verheiratet. Von dem Propheten Isa, mit seiner Tante. Zakaria. Ein geehrter Prophet Gottes. Und dann gibt es Yahya. Yahya war der Sohn von Zakaria. Es war der Sohn von Zakaria, namens Yahya, auch ein ganz geehrter, besonderer Prophet von Allah. Zu Deutsch sagen sie über ihn Johannes, wenn sie über ihn sprechen. Und der Prophet Isa, a.s., zu Deutsch Jesus, geehrter Prophet von Allah, der, wie gesagt, vor dem Propheten Muhammad, a.s., gesandt wurde. Der erste, vorletzte Prophet, Isa, a.s. Nach ihm kam dann, wurde dann der Prophet Muhammad gesandt, als Abschluss aller Propheten. Danach gibt es keinen Propheten mehr. Nach dem Propheten Muhammad gibt es keine Propheten, gibt es keinen neuen Propheten mehr. Abgeschlossen. Allah hat das so vorher bestimmt. Was Allah will, geschieht. So müssen wir an alle Propheten glauben, aber wie vorgeschrieben. So wie es über sie erwähnt ist, im Koran und im Hadith. Weil über diese Propheten werden auch viele Geschichten erzählt, die nicht stimmen. Und einige haben es sogar gewagt, Filme zu drehen über diese Propheten. Und haben vieles gesagt, was nicht stimmt über diese Propheten. Die Religionslehre darf man nicht über Filme erlernen. Über Schauspieler, Menschen, die bekannt sind dafür, dass sie lügen. Also nicht die Wahrheit sprechen. Für Geld auftreten. Und dann sind sie, sagen sie viele Dinge, die nicht stimmen. Und in solchen Filmen wurde schon viel Falsches über Propheten gesagt. Schon viel Falsches. Deswegen, einer, wenn er Religion lernen will, Islam lernen will, nicht über Fernsehen, nicht über Filme. Dass er sich da Filme ausleiht oder Filme im Internet anschaut über angeblich Propheten, David oder sagen wir Josef, also Yusuf oder Dawud, A'udhu Billah, vieles in diesen Filmen ist falsch. Und so verachtend, dass einer, wenn er über einen Propheten sowas glaubt, tritt aus dem Islam aus. Erfindungen von Menschen, was sie gesagt haben über Propheten, was nicht stimmt. Deswegen muss man aufpassen, subhanallah. Die Anzahl der Propheten ist auch im Hadith erwähnt. In einem Hadith werden sie mit 124.000 erwähnt. 124.000 Propheten. Der erste Adam und der letzte Muhammad, a.s. Und unter den Propheten gab es 313, sie waren Gesandte. Rasul sagt man dazu auf Arabisch, Rasul. Und ein Prophet, der ein Rasul war, ein Gesandter war, er bekam eine neue Gesetzgebung. Eine Gesetzgebung, die Allah ihm offenbarte. Adam zum Beispiel. Adam war ein Prophet, aber auch ein Rasul. Nabi und Rasul. Er hatte eine Gesetzgebung. Aber was haben wir gesagt vorhin? Nach ihm kam dann Schief. Nach dem Tod von Adam kam Schief. Schief bekam eine neue Gesetzgebung. Also war er auch ein Rasul. Er bekam eine neue Gesetzgebung. Gesetze wurden verändert. Wie zum Beispiel, dass eben, wie gesagt, der Bruder nicht mehr seine Schwester heiraten durfte. Es wurde verändert. Auch jetzt ist es verboten. Aber ganz, ganz früher, zu Anfang war das erlaubt. Gesetze waren das, die damals erlaubt waren, die jetzt verboten sind. Ein Prophet, der aber kein Rasul war, also keine neue Gesetzgebung erhielt, Das ist ja die Mehrheit der Propheten, die keine neue Gesetzgebung erhielten, weil von 124.000 waren 313, die eine neue Gesetzgebung hatten. Und die Mehrheit waren keine Rasul, also hatten keine neue Gesetzgebung offenbart bekommen. Sie waren in der Pflicht, die Gesetzgebung des Gesandten vor ihnen weiter zu verkünden. Die Propheten, die keine Gesandte waren, haben die Gesetzgebung des Gesandten vor ihnen weiterverkündet. Allgemein, die Aufgabe der Propheten war zu verkünden. Das war ihre Aufgabe. Sie waren verpflichtet dazu. Allah hatte ihnen das als Pflicht auferlegt, zu verkünden, was ihnen offenbart wurde. Auch die, die keine Gesandte waren, neue Gesetzgebung erhielten, trotzdem mussten sie verkünden. Dass die Gesetze waren, die den Propheten vor ihm, dem Gesandten vor ihm offenbart wurden. So waren die Propheten. Und der Prophet Muhammad alayhi salatu wasalam sagt in einem Hadith: Al-Anbiya'u ikhwatul li'allat, dinuhum wahid wa ummahatuhum shatta. Dieser Hadith ist auch erwiesen, ein erwiesener Hadith. Und was bedeutet dieser Hadith, der von Imam al-Bukhari überliefert wird? Die Propheten sind wie Brüder. Der Prophet sagt also sinngemäß: Die Propheten sind wie Brüder, die ein und denselben Vater haben, jedoch von verschiedenen Müttern sind. Von verschiedenen Müttern. Ihre Religion ist die ein und dieselbe, jedoch sind ihre religiösen Gesetzgebungen unterschiedlich. Der Prophet vergleicht also die Propheten mit Brüdern, die ein und denselben Vater haben, aber unterschiedliche Mütter. Das heißt, auch wenn sie unterschiedliche Mütter haben, sind sie Brüder, weil sie haben denselben Vater. Die Propheten haben alle die ein und dieselbe Religion. Alle, ihr Islam, der sich Islam nennt. Inna dina inda Allahi al-Islam, so wie es aus dem Koran hervorgeht. Er sagt, unterschiedliche Mütter über diese Brüder. Ihre Gesetzgebungen waren unterschiedlich. Darauf deutet er hin. Ihre Gesetzgebungen waren unterschiedlich bei den Propheten. Also riefen alle Propheten dazu auf, zum einen und denselben Glauben haben sie aufgerufen. Ihre Gesetzgebungen waren, darin gab es Unterschiede. Und zum Glauben an die Gesandtschaft des Propheten Muhammad alayhi salatu wasalam, gehört die Überzeugung, dass er der letzte Prophet von Allah ist. Das sind Angelegenheiten über die Propheten, an die wir alle glauben müssen, gehört zum Pflichtwissen. Dass wir daran glauben, unser Prophet Muhammad alayhi salatu wasalam, ist der Abschluss der Propheten. Nach ihm kommt kein neuer Prophet mehr. Warum bestätigen wir das und wiederholen wir das? Weil es gibt Menschen in dieser Zeit, die behaupten, es gäbe Propheten, die neu gekommen wären. Und wer so etwas sagt, widerspricht dem Koran. Das heißt, er verleugnet die Ayah im Koran, die darüber sagt, dass der Prophet Muhammad der letzte Prophet ist. Also was ist dann das Urteil über jemanden, der den Koran verleugnet? Er ist doch kein Muslim. So ein Mensch ist kein Muslim, der den Hadith oder den Koran verleugnet. Nach ihm gibt es keinen neuen Propheten mehr, nach unserem Propheten Muhammad, alayhi salatu wasalam. Warum sage ich immer neuer Prophet? Es kommt kein neuer Prophet mehr. Weil ihr wisst alle über Isa, also Jesus zu Deutsch gesagt, er ist doch noch nicht tot. Er ist noch nicht tot. Er wurde lebendig zum Himmel erhoben, damals, als die Ungerechten kamen, um ihn zu töten. Damals wollten sie ihn töten, aber Allah hat ihn geschützt davor. Er wurde nicht getötet. Lebendig wurde er zum Himmel erhoben und lebt bis heute noch im Himmel, bis heute. Und der Gesandte von Allah, also Muhammad, unser Prophet, alayhi salatu wasalam, sagte über ihn, dass er wieder kommen wird auf die Welt. Das ist von den großen Vorzeichen für den Tag des jüngsten Gerichts. Er kommt auf die Welt herunter, Isa. Und er wird die Muslime anführen. Er wird nicht seine eigene Gesetzgebung zurückbringen. Nein, die wurde aufgehoben. Weil die Gesetzgebung, die nach ihm dem Propheten Muhammad gegeben wurde, das ist dann die jetzt bleiben wird bis zum Tag des jüngsten Gerichts. Die wird nicht mehr aufgehoben. Und Isa, wenn er auf die Welt herunterkommt, wird er nach dieser Gesetzgebung sich halten. Und die Muslime folgen ihm. Er ist kein neuer Prophet. Er ist ja kein neuer Prophet. Das bedeutet dies. Und Muhammad alayhi salatu wasalam ist unter den Propheten der Beste. Der Beste. Wir haben doch vorhin habe ich 25 Propheten erwähnt, die im Koran namentlich genannt sind. Die meisten sind ja nicht namentlich genannt. Allah weiß, wer diese waren. Viele, wir kennen sie namentlich nicht. Im Hadith werden 124.000 erwähnt. Aber 25 werden im Koran erwähnt. im Koran. Und Allah sagt über die Propheten, وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. Diese Aya über die Propheten bedeutet, dass die Propheten die besten Geschöpfe von Allah sind. Sie sind die besten Geschöpfe. Ein Prophet ist besser als die anderen, die nicht von den Propheten sind. Ja, als alles, was von nicht zu den Propheten zählt, der Prophet ist höher. Sie sind die besten Geschöpfe von Allah. Und unter den Propheten selbst gibt es dann auch Rangunterschiede. Und der Beste unter ihnen ist Muhammad, alayhi salatu wasalam. Allah Ta'ala gab unserem Propheten Muhammad die höchste Stufe in diesem Universum. Also, wenn du gefragt wirst, warum hat Allah Propheten gesandt, dann ist die Antwort, um die Menschen zu lehren, was für sie in der Religion und im weltlichen Leben von Nutzen ist. Damit der Mensch weiß, was er machen muss, was für ihn Nutzen hat, hier und im Jenseits. Und damit die Menschen keinen Grund haben, sie zu verleugnen, damit keiner einen Grund sieht, dass er nicht an sie glauben will, hat Allah die Propheten, alle Propheten, mit schönen und lobenswerten Eigenschaften bestimmt. Allah hat allen Propheten schöne Eigenschaften gegeben. Sie haben Eigenschaften, die Propheten, sind auserwählt. Damit es keinen Grund gibt für irgendeinen, dass er sagt, ja, ich konnte ihm nicht folgen, weil er war so und so. Kein Grund. Allah hat die Propheten so auserwählt, so bestimmt, dass sie zu bestätigen sind, dass man ihnen folgen muss. Deswegen ist es wichtig, die Eigenschaften der Propheten zu kennen, dass man sie weiß. Das gehört auch zum Pflichtwissen. Und sie sind alle sehr schöne Menschen. Propheten sind schön, die schönsten Menschen. Und der Prophet Muhammad ist der schönste Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Und sie haben alle edle und ganz besondere Charaktereigenschaften. Allah bescherte ihnen das Prophetentum und machte sie zu Vorbildern für die Menschen. Vorbilder. Die Menschen mussten ihnen doch folgen. Deswegen waren sie Vorbilder. Sie hatten nichts an sich, was abstoßend war. Weil wenn was Abstoßendes an ihnen geschehen wäre, dann würde der Mensch einen Grund darin sehen, ihm nicht zu folgen. Allah weiß das. Allah weiß, dass es diese Folgen hätte. So waren die Propheten auserwählt und haben niemals etwas gemacht, was abscheulich war oder abstoßend war. Und zu ihren Eigenschaften, kurz gefasst, gehört die Wahrhaftigkeit, dass sie also niemals gelogen haben, niemals. Dass sie immer vertrauenswürdig waren, sie haben niemals betrogen. Sie sind einem niemals hintergangen. Das ist unmöglich in Bezug auf die Propheten. Niemals. Alle Propheten sind davor geschützt, vor Betrug oder Hinterhältigkeit. Und intelligent waren sie alle. Sehr intelligente Geschöpfe, die Propheten. Sie haben das Gesagte, was ihnen gesagt wurde, beim ersten Mal schon verstanden. Am ersten Mal. Es gab keine Dummen unter den Propheten. Gab es nicht. Sie sind besser als die anderen Menschen, die Propheten. Und ehrenhaft. Ehrenhaftigkeit gehört zu ihren Eigenschaften. Das heißt, sie sind anständig. Unanständigkeiten sind unmöglich in Bezug auf die Propheten. Sie schauen niemals auf eine Frau, die ihnen nicht erlaubt ist, mit Begehren, so mit Lust empfinden. Machen die nicht. Subhanallah, diese Eigenschaften so schon zu kennen, ist Schutz. Wissen ist Schutz vor dem Shaitan, vor Abweichungen. Wer das weiß, der fällt nicht auf so einen Film rein, im Fernsehen, den da sogenannte, was weiß ich, Schauspieler gedreht haben, wo sie einen Prophet zeigen, angeblich. Ja, und das darf man nicht, so einen Menschen hinstellen und er sagt, ich bin ein Prophet. Die machen einen Film, stellt sich einer hin, er sagt, ich bin David, also Prophet. Und dann drehen sie einen Film über ihn, dass er da eine Frau gesehen hätte, die sich nackt geduscht hat. Und dann hätte er so Gefallen an ihr gefunden. Oh, ne? Eine Frau, hätte er wohl beobachtet, wie sie nackt duscht. Er hätte so Spaß an die Freude an ihr gehabt. Aber sie wäre schon verheiratet gewesen. Dann hätte er den Mann in den Krieg geschickt, weil er war König. Sie sagen, er hat ihn in den Krieg geschickt. Geh mal kämpfen, damit du stirbst, damit er seine Frau heiraten kann. A'udhu billah. Eine Schandtat, das ist etwas Abscheuliches. Sowas darf man nicht über die Propheten glauben. Niemals. Überhaupt keinen Propheten darf man sowas glauben. Aber es gibt Filme, die reden so etwas. Deswegen Schutz, Wissen ist Schutz, Alhamdulillah, dass Allah uns dies ermöglicht hat. Sie haben Eigenschaften, dass sie alle mutig sind. Feigheit ist unmöglich in Bezug auf sie. Feige, so, wenn einer so ein schwaches Herz hat. Unmöglich in Bezug auf die Propheten. Allah hat sie als mutige Geschöpfe erschaffen. Sie sind die mutigsten Geschöpfe Gottes. Und Propheten, sie haben niemals Unglaube begangen, alle Propheten, ne, das vorne weg, dass man das weiß, Propheten haben niemals etwas getan, was Unglaube ist. Sie sind immer gläubig, Propheten, immer. Ja, sterben als gläubig und sind immer in ihrem Leben gläubig. Sie machen niemals etwas, was Gott verachtet oder die Religion verachtet wie gesagt, Unglauben ist unmöglich in Bezug auf die Propheten. Was die größte Sünde ist, Unglaube. Sie sind immer Muslime, die Propheten. Und sie begehen auch niemals große Sünden, die jetzt nicht Unglaube sind, aber also darunter liegen, unter Unglauben liegen, aber zu den großen Sünden auch zählen, wie zum Beispiel Alkohol trinken oder Zina. Das machen die Propheten auch nicht. Sowas tun sie auch nicht. Und auch kleine, sogar kleine erniedrigende Sünden gibt es, wie eine Traubenbeere zu stehlen. Wenn eine einzige Traubenbeere jemand stiehlt, das ist eine kleine erniedrigende Sünde. Sogar davor hat Allah Ta'ala die Propheten geschützt. Sie waren niemals gemein, Propheten. Niemals waren sie gemein, sie waren nicht dumm, niemals waren sie feige. Und auch so abscheuliche Äußerungen. Kennt ihr Menschen, die geben so ganz abscheuliche Äußerungen von sich? Wenn sie reden, dann, subhanallah, sie nehmen dieses Wort in den Mund, beschämende Worte. Propheten sprechen nicht solche Aussagen. Sie geben nicht so abscheuliche Äußerungen von sich, die Propheten. Und sie handeln nicht entgegen der Weisheit. Dass etwas, jemand was macht, was ihm keinen Nutzen einbringt. Gibt es doch so Menschen manchmal, die tun etwas, wo sagst du, wo ist der Sinn bei ihm? Wo ist der Sinn darin, was er da macht? Die Propheten machen so etwas nicht. Allah Ta'ala hat sie auserwählt. Allgemein als Regel über die Propheten, alles, was von der Akzeptanz ihrer Botschaft abstoßen lässt, also abstößt, davor sind die Propheten geschützt. Das ist eine Regel. Alles, was dazu führen würde, dass einer also ihm nicht folgen würde, dass er Abstand hält. So eine Eigenschaft, die abstoßend ist, die Propheten waren davor geschützt. Dazu gehören auch bestimmte Krankheiten. Also jetzt haben wir vieles nicht erwähnt, einiges haben wir nicht erwähnt, aber das gehört dazu. Krankheiten zum Beispiel gibt es in zwei Kategorien. Es gibt Krankheiten, die sind nicht abstoßend in Bezug auf die Menschen jetzt. Zum Beispiel es gibt Krankheiten, wenn einer weiß von einem, der ist krank, er würde nicht jetzt Abstand zu ihm halten wegen seiner Krankheit. Solche Krankheiten gibt es. Und dann gibt es eine andere Art von Krankheiten, die sind abstoßend. Wenn einige wissen, dass ein bestimmter Mensch eine bestimmte Krankheit hat, die abstoßend ist, dann sucht er ihn nicht auf. Er hält Abstand. Also gewöhnlich halten Menschen Abstand zu solchen Leuten. Wie zum Beispiel Lepra. Kennt ihr Lepra? Die eine schwere Krankheit ist. Gewöhnlich Menschen, wenn sie von Leuten wissen, sie haben Lepra, gehen sie ihnen aus dem Weg. Die halten Abstand zu ihnen, aus Angst davor, dass sie vielleicht das auch kriegen. Diese Art von Krankheiten, Lepra oder Pest, kennt ihr die Pest? Wenn in einer Region Pest ist, dann sagt man nicht reingehen, nicht in diese Region gehen. Abstand halten. Diese Art von Krankheiten sind unmöglich in Bezug auf die Propheten. Aber andere Krankheiten, die nicht abstoßend sind, Fieber, Schmerzen, Kopfschmerzen, andere oder in Form, also Krankheiten gibt es viele. Wenn sie nicht zu dieser Kategorie gehören, abstoßend, die sind möglich in Bezug auf die Propheten. Die sind möglich. Der Prophet Ayyub a.s. im Koran, über ihn wird erwähnt, dass er 18 Jahre lang krank war. 18 Jahre lang krank. Ein Prophet. Aber was das für eine Krankheit war, das steht nicht im Koran. Das steht das nicht. Auch nicht im Hadith. Steht nicht. Das steht nicht drin. Also können wir auch nichts darüber sagen. Wenn der Prophet darüber nicht gesprochen hat, was wollen wir darüber sagen? Wir können auch nicht sagen, was das war. Aber was wir wissen, die Regel, an die wir uns halten müssen, ist, es war keine abstoßende Krankheit. Das ist klar. Es war nichts Abstoßendes. In bestimmten Filmen oder Büchern, wo einige Menschen etwas erfinden über ihn, ist eine abstoßende Krankheit erwähnt über ihn. Das ist nicht richtig über ihn, das zu sagen. Da werden ihm Würmer zugesprochen, Auzubillah. Da wird behauptet, er hätte Würmer gehabt. Ehrlich gesagt, Bruder, wenn du weißt von einem Menschen, der hat Würmer, aus seinem Körper kommen Würmer raus. Wie wirkt das auf dich? Wenn du weißt, aus diesem Wunden, aus ihm kommt Würmer raus, dann wie wirkt das auf dich? Hältst du eine Nähe zu ihm oder einen Abstand zu ihm? Das ist etwas, was abstoßend ist. Deswegen darf man sowas über Propheten nicht glauben, was einige Menschen erfunden haben. Und der Beweis dafür, dass es erfunden ist, es steht nicht im Koran, es steht nicht im Hadith, sie können keinen einzigen Beweis dafür bringen. Und es widerspricht der Regel, die der Prophet beigebracht hat über die Propheten. Ihre Eigenschaften. Es widerspricht ihren Eigenschaften.